Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Von jazzigen Ausflügen nun zurück ins sommerliche Wien. Wir haben die außergewöhnliche Gelegenheit, mit mehreren Damen ein Sonnenbad zu nehmen. Mit Bibiana Zeller, Susi Nicoletti, Ernie Mangold, Helma Gauthier, Else Ludwig, Micho Fries, Ulrike Beinbold und der Jazz-Gitti. Die aus Kärnten stammende Schriftstellerin Helga Glantschnig hat das Hörspiel Sonnenbad verfasst. Regie führte Katharina Weiß. Sonnenbad von Helga Glantschnig. Staat in Südamerika. Verkehrt. Beziehungstest, wie gut kennen Sie Ihren Liebsten? Ja, unsere Welt, die ist nicht mehr das Paradies, weil nackig sein fast überall verboten ist. Man sieht in weiter Ferne nackig. Habe ich geschlafen? Sieh dich nicht aus. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen. Auf dem Hintern kann es ruhig ein bisschen stechen. Der braucht mehr Farbe. Und auch auf Barbados geht man nicht hüllenlos. Ich denke, wo es morgen gibt, der Schmerz ist groß. Ach, ja. Tut das gut. Ja, ja. Ich mach's auch. Ist mein Rücken im Schatten? Ja, ja. Bitte. Ich schmier sie ein, ja. Hat Ihre Liebe eine Chance? Ja. Ich finde es, Frau Erika, waren so nett und würden Sie bitte auf meine Sachen aufpassen. Ja, ja, gern. Aber links und rechts sitzt da eh jemand von uns. Aber ich mach's schon. Ja, ich gebe das Toilettentaschel und das Bett, gell? Ja. Donnerwetter, da schau ich. Aber haben Sie einen neuen Badeanzug? Nein. Ja, aus dem Ausverkauf. Der lässt sich sehen, muss ich schon sagen. Mit meiner Figur ist das gar nicht so einfach. Ja, also, wirklich. Sie brauchen sich aber wirklich nicht genieren. Nein, Sie brauchen sich nicht. Sie haben nicht doch genieren. Abgenommen. Ja, wie? Naja, wie man es nimmt. Also gehen Sie noch, ich passe schon auf. Haben Sie gehört, wie mich halt früher 13-Jährige frech angeredet hat? Das hat ja nicht die Chefin, hat zu mir gesagt. Also die kommt mir da nicht herauf. Solange ich lebe, kommt mir die da nicht herauf. Also das hätten wir uns nicht getraut. Nein. Gestern hat sich doch gerade eine auf die Liege von der Gitti gelegt. Na, okay. Ja, auf die mit dem aufklappbaren Kopfteil. Obwohl mein Spray dort gestanden ist. Ja, der hat ihn einfach auf den Boden gestellt. Wenigstens Fragen jetzt können. Also am besten, es sind keine Fremden da. Ja. Der Sonnenschirm von der hat mir die ganze Sonne weggenommen. So groß. Also von uns macht es keine Fremden. Die liegt jeden Tag da. Ich besetze das Platzl neben mir. Bis sie vom Geschäft kommt und dieses krasse Trampel, der coole, aber so wirklich, also so traurig. Wie die dann gegangen ist und dann hat sie nicht einmal das Bett umgedreht. Das ist ja ekelhaft. Unter meinem Schirm ist es herrlich. Mein Kopf braucht Schatten, sonst schaue ich aus wie ein Bratapfel. Schon so weit. Also, apropos, ich habe jetzt schon Hunger. Sie erinnern mich an mein Käsebrot. Na, dem Käs kann bei der Hitze nicht viel passieren. Der verlottert nicht so schnell. Das. Gibt es denn heute Abend, Frau Erika? Schwammerl. Ja, Sie haben eine Gabe für Schwammerl. Ja, ja. Im Wienerwald gibt es heuer aber keine. Und im Burgenland, da kann man sie mit der Sense abmähen. Ja, ich blanchiere die und ich friere sie ein. Ich hab's gern, wenn es ein bisschen so gulaschartig schmeckt. Das ist sehr gut. Das hab ich bin schon seit 10 da. Um 6 aufgestanden, hab alles vorgekocht. Mein Mann kann sich nicht beschweren. Meiner muss sich heute mit der Kühltruhe zufrieden geben. Das würde meiner nie akzeptieren. Meine Kühltruhe platzt ja aus allen Nähten. Mein Gott, ist das eine praktische Erfindung. Die Schwiegertochter, die nimmt bei jedem Besuch mit, was sie kann. Fisolen, Gulasch, Möhl, Wurzelfleisch, bitte, ich hab Hunger. Die haben das doch nicht nötig. Von nix wird nix. Oh, so. Also danke. Jetzt haben wir's. Danke, Frau Burgl. Ja, aber bitte, aber kennst du, das mache ich doch gern. Okay. Oh, bin ich faul. Leihen Sie mir dann nachher die Krone vorne. Ja, bitte schön. Ja. Bitte, täglich alles können Sie jetzt schon haben. Die ganze Woche, von der letzten Woche auch. Da, bitte. Mein Käsebrot. Haben Sie das gelesen mit der Rechtschreibereform? Hm? Ja, alles im Brief kann man jetzt. Man kann im Brief jetzt alles kleinschreiben. Oder habe ich das voll verstanden? Ja. Na, und die Beistriche werden einfacher. Hm. Das ist für die Grammatik braucht man Gefühl. Sicher. Sie braucht ein Sprachgefühl. Ein Sprachgefühl, habe ich immer gesagt, manche Nächte sind die Wiege gelegt, ja. Manche nicht. Und manche, da lernen es nie. Die Sprache ist ein Holzhammer, nicht, Frau Dagmar? Ja, was weiß ich. Ich muss mich jetzt erfrischen. Ja, das ist schon verkehrt. Passen Sie auf. Wie gut Sie ausschauen. Was? Ja, wirklich? Ja, wirklich. Wirklich? Ja. Mein Mann, der hätte sich jetzt bald verschüssen können. 20 Jahre habe ich mich nichts getraut. Der hat keine Kittelfalte ausgelassen. Jetzt habe ich mich innerlich gelöst. Ich könnte auch allein leben. Also habe ich klipp und klar gesagt, entweder Sie oder ich. Toll, gut. Eigentlich. Ja? Gut. Vorsicht. Wie lange ist denn das mit der gegangen? Ja, über Jahre. Was? Die ist auch verheiratet. Der Mann von der hat nichts überrissen. Und ich habe alles geschluckt. Jetzt erst habe ich ihm gedroht. Wenn du dich noch einmal mit ihr triffst, gehe ich zu ihrem Mann oder ich sag's dem Sohn. Das ist auch schon egal. Offen gesagt, ich hätte ihn mit Fußtritten vor die Tür gesetzt. Also im Ernst. Und ist er brav? Bleibt ihm wohl gar nichts anderes übrig. Mit einer 500.000 Schulden wäre ohne mich nichts gegangen. Ich habe ihm nämlich das Geld geliehen, das er von den Provisionen für die Lebensversicherungen immer auf mein Konto gelegt hat, damit er nicht so viel Steuern zahlen muss. Er ist bankrott. Pleite. So, kein Wunder bei dem Lebenswandel. Rechtgeschichte sind natürlich, ne? Ja. Ja, so er hat sogar zu rauchen aufgehört. Hat er? Die Leber liegt im Spiritus. Aber er reißt sich jetzt zusammen, nicht wiederzuerkennen. Gestern hat er mich gefragt, warum ich so viel abgenommen habe. Ich hätte ihm auch molliger gefallen. Nur eins mag er nicht, wenn ich von früher anfange, dann sagt er, was wirst denn jetzt schon wieder historisch-philosophisch? Sehen Sie, die Steine haben geholfen. Grüß euch. Hallo. Danke fürs Besuchen. Mein Gott, ist das wieder ein Tag. Oh, herrlich. Was ist denn los? Hast du schon was verpasst? Wir haben gerade über deine Steine geredet. So. Soll ich dich wieder einschmieren? Danke, heute nicht notwendig. Nein? Also auf Ihr Anraten habe ich meinem Mann einen unter den Böse gelegt, ohne dass er es gemerkt hat. Meine Kette hat sich jetzt allerdings vertschüsst. Die finde ich einfach nicht mehr. Das kann ein gutes Zeichen sein. Das Böse hat sich von Ihnen abgewendet. Schauen Sie an hier. Ich gebraucht. Ah, die schäumt fein. Diese Mäuse sind Nasenwange. Ich stelle ihm auch jetzt nicht mehr jeden Tag das Nachtmahl hin. Schau in den Kühlschrank, sage ich ihm ins Gesicht. Ohne schlechtes Gewissen. Der bemüht sich also. Wenn nicht, dann sage ich Tschüss. Ein bisschen warm ist. Das macht er nicht. Letztens hat er mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche, Schmuck oder was anderes. Ich habe gemeint, vielleicht beides. Da muss er schlecht, ne? Ich wollte schon länger ein neues bestellen. Ich meine, ein Ring muss ja sowieso drin sein. Und ein 12-teiliges Silberbesteck. Da hat er aber dann wirklich schlucken müssen. Na, gratuliere. Sie haben sich befreit. Das haben Sie sich gut ausgedacht. Bluten Sie nur aus. Eine Scheidung könnte er sich wahrscheinlich gar nicht leisten. Der müsste ja brennen wie ein Luster. Sie, Kinder, resoniert fürs Leben. Ja. Die Nächste, die Arme. Nichts mehr mit Ring und Rausch und Rosen. Darum könnten wir jetzt aber eigentlich einen trinken. Ja. Ja. Also zum Abendessen. Auf mit Meier. Friedmeier, bitte zum Ausgang kommen. Sie machen das richtig, Frau Dagmar. Schauen Sie sich die Susi und mich an. Wir sind beide noch nicht so weit. Eine Frau kann erst ab Ende 40 oder was, allein leben. Vorher braucht sie das Männliche. Deshalb haltet die Susi ja auch nicht ohne Gespritzten aus. Deshalb ist sie ja nicht bei uns heroben. Schrecklich, ich sag Ihnen. Und Ihre Mama und Ihr Papa, die wollen das nicht sehen, wirklich. Und was hast du heute gemacht mit ihr? Anbracht habe ich es. Gestern habe ich es mit nach Hause genommen, heute geht's mit ihrer Schwester. Dann kann ich wenigstens ein bisschen schneller gehen, wenn die nicht so mitsockelt. Das ist für mich eine Lehre, mit die sich totsauft. Die Susi lebt ihr Leben. Ich weiß nicht, so frustriert wie die schaut doch ganz wie nicht aus. Ja. So frustriert wie wer? Wie die Gitti? Bitte. Okay. Ich? Ich trinke seit Wochen nichts Alkoholisches mehr. Uns geht's nichts an. Frau Erika, danke fürs Aufpassen. Aber bitte, gern geschehen. Grüße, Frau Gitti. Wie war's denn? Noch viel los? Im Langen Becken war's wunderbar. Keine Geschroppen. 15 Längen bin ich geschwommen. Schau mal, ist aber ziemlich sportiv. Ich hätte es aber nicht zugetraut. So, jetzt packe ich mich zusammen. Na, so toll. Also schwimmen gehe ich heute nicht. Ich bin auch zu faul. Bei mir ist es leider noch was anderes. Lobenswert. Vergessen Sie nicht Ihren Sonnenhut. Ja, danke und schönen Nachmittag allerseits. Ja, Ihnen auch. Wiedersehen. Ciao, ciao. Wiedersehen. Ich fühle mich wohl, wann ich nockert bin, voll gelockert bin, weil ich nockert bin. Das Leben ist toll. Dieser Lärm des Munds, Geplapper. Kein Stocken. Dummheit pflanzt sich gratis fort. Jedes Jahr das Gleiche, die gleichen Frauen auf den gleichen Plätzen. Seit Jahren komme ich hierher. Nicht einmal 10 Minuten mit dem Fahrrad. Ein Katzensprung. In letzter Zeit, immer seltener, Hätte ich einen Balkon, könnte ich mir den Anblick ersparen. Ein Bild üppiger Bräune. Geringe Körperfülle, größere Körperfülle. Da ändert sich nichts. Oder doch? Je später der Nachmittag, umso angenehmer, leerer. An sehr heißen Tagen wie heute jedoch strömen die Menschen noch am späten Nachmittag ins Bad, um sich ins Wasser zu werfen. Geschmacklos, vulgär, kultiviert, graziös. Barbusiges tritt auf den Plan, rasierte Härchen, gleichschenkelige Dreiecke, Fätzchen von Bekleidung, Stricke in den Gesäßspalten. Männer präsentieren ihre Freiluftformen. Hängebäuche, tief sitzende Hinterteile. Auf dem ausbetonierten Teil lagert man kreuz und quer. Eine Schlachtplatte. Menschenmengen in Badeanzügen erscheinen mir zusehends unerquicklich. Ungenießlich. Nudistische Ansammlungen meide ich. Nichts unerotischer. Wenn, dann ziehe ich das eingeschlechtlich Ausgezogene vor. Hin und wieder. Luftbäder. Ab und zu mag ich es, die abgeschwächte, schon sehr schräg einfallende Sonne auf der nackten Haut zu spüren. Mildes Prickeln. Hundsgewöhnlich. Eine Spur von Farbe, das reicht. Die Rösterei passé, die Jagd nach Bräune, Inbegriff des Schönseins. Sehnsucht nach immerwährender Bräune. Wie sich diese Frauen Tag für Tag ihre Einheiten holen, Portionen. Diese kleisterhafte Bräune der Gesichter, die das Alter unterstreicht. Teigige Masken. Auch mein Gesicht ist unter einer Creme unparfümiert. Ich bin mir sicher, dass es noch da ist. Man sieht mich nicht. Man sieht mich. Man sieht nicht, was mein Leben ist. Ich versuche mir manche von diesen Frauen im Winter vorzustellen. Es ist schon vorgekommen, dass ich eine auf der Straße erkannte, in Zivil sozusagen. Es hat gedauert, bis ich sie richtig zuordnen konnte. Vis-à-vis die Männer. Die Mehrzahl ist vermutlich ebenso zu den Stammgästen zu rechnen. Manchmal das Drehen eines Kopfes, Bewegungen von Armen, Armübungen, Kreise, Eingesperrte im Zoo. Es ist heute nicht heißer als gestern. Es wird morgen nicht heißer sein als heute. Das Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht. Und die kleinen Sonnenschirme werden morgen wieder da sein, um durch den Tag zu helfen. Diese Hitze. Die Frau Christel schaut irgendwie schlecht aus. Wissen Sie noch, die Gerti? Bei der ist es auch so rapid gegangen. Von einer Saison zur anderen. Ja, die Frau Fanny hat mir erzählt, dass sie die Gerti noch im Spital besucht hat. Ja. Stimmt's, Frau Fanny? Ja. Was? Ja, ja. Ich hab sie was gefragt. Schreckliches Ende. Tragisch. Gell? Sie sagt aber auch nichts Konkretes, die Frau Christel. Ich habe verschiedene Steine mitgebracht. Ja, und? Man muss halt schon dran glauben, auch. Ja, das ist halt auch bei der einen nützt es was, bei der anderen nichts. Ja, aber was, wenn ein paar Kilo verloren hat, das ist, muss nicht immer das Schlimmste sein. Ja, der Amethyst, der tät wenigstens beruhigen auf alle Fälle. Der erste Stein, der mir wirklich geholfen hat, mir persönlich. Außerdem passt er zu was deinem ist denn Typ. Das jetzt? Auch wenn du nichts anhast, schaust du anständig aus. Ja, aber ich muss sagen, die Bernsteinkette steht mir aber auch. Ja, freilich, ja. Magst du ein paar Kokosstückerten, Gitti? Yes. Ich habe extra für dich mitgebracht. Ich habe es diesmal vom Metro in der Tupperware, weißt du? Bleibt schön knackig. Was ist? Tupperware. Tupperware, Tupperware, das ist mir wurscht. Es bleibt schön knackig und darauf kommt es ja, an. Du bist ein Schatz. Herrlich. Was ist eigentlich mit der Frau Swoboda? Gibt es die noch? Warum soll es denn die nicht geben? Seit ihrem Urlaub war sie viermal da. Wirklich? Nein, bitte. Ich habe das gezählt. Viermal war sie da. Ist aber doch nicht wahr. Nein, muss gar nicht recht haben, aber sie war viermal da. Apropos, weiß irgendjemand, wie spät es ist? 10:05. Die Zeit rennt und bleibt nicht stehen. Ein abgenutzter Fetzen. Ja, gell? Das ist zweiter Buchstabe, ein A. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Aha, dann. Ja. Also bitte, schauen Sie sich das bitte an, wie ich das schon kann. Ist das so toll? Ich bin wie eine Strickmaschine. Zwei Stunden habe ich gestern für das kurze Stück gebraucht. Mein Mann wollte ja unbedingt einen neuen Bund am Pullover. So genau, das wird jetzt das ja nicht machen. Ist doch mal schön. Ich bin wirklich wie eine Strickmaschine. Es geht einfach gar nicht anders. Gratuliere. Naja, sonst wird es nämlich schlampig. Und das mag ich überhaupt nicht. Es war glatt, zwar verkehrt. Ja. Also, meine Freundin hat mich halt um 6:30 in der Früh angerufen. Fliegen wir nach New York. Für 3.900 Schilling. Ein Riesenreiseangebot aus der Krone. Ja, das ist gut. Last Minute, oder wie das heißt. Bis Mittag hat man zusagen müssen. Ah, du hast das auch gelesen? Ja. Aber bitte, was tue ich in New York? Ich kann ja nicht 3 Tage in der Affenhitze herumlatschen. Warum nicht? Ich habe die Ideen, meine Freundin. Und außerdem, was mache ich in einem Land, wo die Sprache für mich nur ein Geräusch ist? Das vertraut mir. Ja, das kann ich verstehen, und oder? Und überhaupt, zuerst kommt der Friseur, habe ich zu ihr gesagt. Also, wissen Sie, schauen Sie mich an mit meinen 75. Du bist eine Ausnahme. Wirklich so fesch aufgestellt, wirklich fesch. Na. Also ich persönlich bin wirklich froh, dass ich eine praktische Frisur habe. Keine langen Haare. Na wirklich? Durchschütteln und fertig. Ja, das passt uns Elternfrauen gar nicht. Wieso? Aber jung ist es das wurscht. Aber nicht in unserem Alter. Nun, was ist mit meiner Naturwelle? Soll ich mich wieder so abscheren lassen wie das letzte Mal? Nein, dann schauen Sie wieder aus wie ein Pudel. Na, dass Sie so schier sind, die Pudeln auch wieder nicht. Ne? Das ist wirklich zu blöd. Mein Gott, na, habt ihr schon mal. Das war vielleicht ein bisschen zu radikal, aber deine Wuckerln, die brauchen halt ein bisschen Daft, oder? Ich habe jetzt meine Friseurin gewechselt. Weil sie hat mir auch ausgerupft. Na, ich hab da ausgeschaut wie ein Klobesen. Ja, ich wollte es nicht lassen, stimmt schon. Ja. Es ist aber wirklich gescheit, was sie da gemacht haben. Wirklich. Naja, man muss sich wehren. Sonst schaut man so aus wie sie. Danke. Also, nice. Spazieren gehen kann man jetzt auch nicht mehr. Nein, spazieren gehen kann man nicht mehr. Wieso? Im Augarten, da schlafen die Sandler auf der Bank. Und in der Wiesn, da kampieren die Türken. Mhm. Na, ich weiß ja jetzt schon, was ich bei der nächsten Wahl will. Na ja, was? Hallo, was haben Sie denn für ein Eis? Ich brauche nicht einmal nachdenken, was ich will. Ja, da gibt es ja nicht den Schlag, sagen Sie mal, von was einzig ist. Aber die ist ja wahnsinnig, wenn die Frau. Also das Einzige, sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Da trifft ja nicht der Schlag. Was ich im Augarten mag, ist das Klo. Das gibt's so. Ja, ein Schilling und ich bekomme keine Nöte. Der ist vom Klo. Am ganzen Quai ist ja kein Klo. Aber das stimmt doch nicht. Am Donaukanal gibt's schon ein Klo. Wirklich? Ja, genau da, wenn man an der Urania vorbeigeht, da ist eins. Nein, das sind immer so viele Hunde. Ja, ich habe nichts gegen Hunde, solange sie überstecken. Aber wegbleiben, solange es nicht hören, nicht sehen. Ja, ich mag ja auch lieber Katzen. Die vergraben ihren Dreck wenigstens. Mensch. Während die Hundsviecher wirklich die überall andere ihre Trümmer in die Richtung Rosauerlände. Aber bis du zu einem Klo kommst, hast du dich schon längst angemacht. So, das ist so Spaß. Ich muss jetzt duschen gehen. Ja, ich muss aufbrechen. Unsere Katze kriegt wieder eine Injektion. Na, gehen's wirklich? Nicht die Arme. Wieso? Was hat's denn? Aber erbrechen tut's. Wie? Na, geh, das Haschel. Zu welchem Tierarzt gehst du denn? In die Löwengasse. Löwengasse? Na, wo, den kenne ich aber nicht. Also, ich sag Ihnen was, mein Maxi, der leidet, glaube ich, an irgendeiner Allergie. Der hat mich so auf der Seite in die da. Dusche. Die graust so ein bisschen. Ja, das weil die Ausländer, die schmeißen ihre Badeanzug auf den Boden. Na. Und dann ziehen sie es wieder an. Also bitte, bitte beruhigen Sie sich. Und die Österreicher pinkeln beim Duschen hinein. Richtig, ja, richtig. Ich habe das selber gesehen, bitte. Einmal Spray. Ja. Also dann bis morgen. Ja, bis morgen. Ich komme auf alle Fälle, weil bei der Hitze, da geht es ja gar nicht anders. Ja, meine Wohnung, die ist nämlich wie ein Backofen. Ein Darier aus. Ich sage immer zu meinem Mann, mörderisch. Die Psyche schwitzt. Der Fuß schwitzt. Der Fuß und jedes Wort ist so anstrengend. Der hat gar keinen. Also, links mag sich ja gar nicht bewegen. Er träumt von einer Kühlanlage. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. So. Mein Gott. Also du hast eine wunderbare Farbe. Ich persönlich brauche nur Sand. Mhm. Ja, keine Drinks. Das geht mich ganz einfach nichts an. Aber wir wissen, wer was trinkt, gell? Muss das eine Spitze sein, oder was? Ja, schon. Wenn ich bei dir jetzt ein Bier trinke, so, wie die vor Dagmar, schlafe ich auch auf der Stelle ein. Die schnarcht, ja. Das die schnarcht und das gesetzt, ja, aber nicht einmal Zähne putzen möchte ich. Nicht einmal Zähne putzen möchte ich. Frau Dagmar, ich möchte nicht. Da fahren sie alle aus. Also ich meine, Frau Dagmar. Was? Hören Sie auf zu schnarchen, mir fallen eh die Zinsche aus. Ah, jetzt haben wir es. Was ist denn los, um Gottes Willen, ist was passiert? Aber Burgi, nicht böse, ein wenig an Zähne putzen. Das Putzen ist so wichtig. Für die Organe ist die Sonne auch gut. Ja. Man Weisheiten, wenn ihr die Nieren verteilt, das gibt es ja und überhaupt. So Rheumatismus. Ja. Depressionen. Ja, in jedem Fall besser als etwas Chemisches. Tabletten, die machen müde. Oder aggressiv. Aber wo habe ich denn jetzt meine Creme hingelegt? Vielleicht haben Sie es mir eingesteckt. Normalerweise stecke ich die Sachen nicht ein. Ich stecke sie alle zusammen ein. Am da! Ende. Unter Ihrem Bett! Das ist nur menschlich. Naja, was soll ich machen? Sagen Sie, darf ich mir ein bisschen zu Ihnen setzen? Aber gern, gern. Ich rück ein Stück. Ja, danke. Das ist sehr lieb, danke. Ich soll Sie nämlich von meinem Mann grüßen. Ah, ja, danke. Der ist wieder zurück aus dem KZ. Hm? KZ? Ja. Schönau, haben es schön hergerichtet. Ich habe ihn vor 2 Wochen besucht. Einzelzimmer mit Balkon. Und täglich Trockengas. Trockengas? Ja. Die sind darauf spezialisiert. Auf was? Schlechte Durchblutung in den Beinen. Dafür ist das Gas gut. Da sitzen sie uns wie in einer Sauna, hat er mir erklärt. Aber angezogen. Und dann wird das Gas eingelassen. Man spürt gar nichts. Was für ein Gas? Sowas wie CO oder so ähnlich heißt es. Kein Erdgas. Aber nein. Und hat's was genützt? Also er hat auch Moorbäder und Unterwassertherapie gekriegt. Ah, ja. Er ist noch völlig fertig. In der letzten Nacht hat er wirklich sage und schreibe 12 Stunden geschlafen. Ich möchte ja nichts herbeireden, aber Sie wissen, was alles in einem Kurzentrum passieren kann. Also ja, in so einem Fall bin ich froh, dass ich keinen Mann habe. Ja. Da gibt es auch keinen Kurschatten. Keine Kurpackung. Mein Gott, was ich immer habe. Ich möchte das alles gar nicht wissen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also ich muss jetzt, mein Mann braucht viel länger zum Anziehen, deshalb gehe ich schon früher in die Kabine. Der schmiert sich noch ein. Also ich darf mich nach dem Duschen nicht einschmieren, das halte ich im Sommer nicht aus. Die Ananasmilch soll so gut sein. Die kostet bei der Merkur nur 39,90 und verstopft nicht so die Poren. Stimmt die nicht ein bisschen? Naja, also ich muss. Ja, ist es, um Gottes Willen, ich muss ja auch. Der meinige Wort ja schon aufs Nachtmahl. Sagen Sie, gehen Sie jetzt noch duschen? Nein, hab mich schon kalt abgebraust. Na, ist gut, dann warte ich halt auf Sie. Ja. Da gehen wir gemeinsam, okay? Ja. Elegant. Wo haben Sie die Schuhe her? Nagelschuhe, Ziegenleder. Ich liebe Schuhe. Italien, Ostern, Florenz. Schick, schick, schick, schick. Ja. Ich trage nur italienische Schuhe. Darüber diskutiere ich. Maximal für meine Füße. Schick. kriegt ein neues Paar Flecken oder Kratzer. Also wäre fast depressiv. Mit Schuhen sollte man keine Experimente machen, nur mit Männern. Nein, die Füße brauchen Zärtlichkeit. Die Männer Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex. Sie hätten wirklich nicht warten müssen. Na ja, ist ja schon wahr, aber jetzt habe ich schon. Ja, wir haben's. Also ich wünsche einen schönen Abend. Dein Mann führt mich heute aus. Ja, darf man fragen, wohin? Ins Casino. Na, was? Die sind schon beunruhigt ein bisschen. Na, jetzt kommen sie, gehen wir. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, grüß Sie. Achtung, Achtung. Wenn ein Arzt anwesend ist, bitte zur Badekasse kommen. Geht die Dagmar mit ihrem Mann ins Casino? Mit ihrem Geld. Der freut sich. Ja. Ja, die Dagi ist nicht zum Retten. Nein, eine Illusion. Werte Saison und Badegäste, es ist Badeschluss. Diese Hitze. Ah. Sie frisst sich durch die Mauern, nistet sich ein. Nichts stemmt sich dagegen. Das Licht schimmert aus heller Schrecken durch die Fenster. Es leckt die Gedanken auf. Hier. Kein drückendes Dach über dem Kopf. Rundum grün. Grünes. Das Fehlen des Familiären ist wohltuend. Familien ertrage ich aus der Ferne. Von da können sie Fotos schicken, so viele sie wollen. Familienfotos, man kann sie ja umdrehen. Schon als Kind hatte ich eine Abneigung gegen das schön Färberische. Familien verträgt man am besten, wenn sie in einer zerrissenen Form auftreten. Unvollständig, amputiert. Noch besser, man geht ihnen aus dem Weg. Diese beengende, erstickende Atmosphäre, einzementierte Realität, platt und geheimnislos. Gelegentlich kann es amüsant sein, zu sehen, wie man sich abstrudelt. Auch und gerade in den harmonischen Exemplaren. Falsche Geborgenheit. Belebung des Lebens. Kinder bewahren vor Gedanken, mit denen man nichts anzufangen weiß. Sichern fortwährende Beschäftigung. Die Kinder sitzen auf dem Thron, die Eltern gebunden an kurzer Leine. Kinder, die bei guter Laune gehalten werden wollen, unterhalten um jeden Preis. Diese Vergötterung einerseits, Erosion des Infantilen andererseits, ich denke, ein historisch junges Phänomen. Wenn Erwachsene zu Erwachsenen wie zu kleinen Kindern reden. Schöne Aussichten. Ich weiß es noch immer nicht. Jetzt tust du schon seit einer Woche herum. Du wolltest dich doch bis heute entscheiden. Ja, das stimmt schon nicht. Ja? Nein, das geht nicht. Ich kann nicht. Ich bin in einer ernsten Besprechung jetzt. Ich rufe zurück. Danke. Okay. Ist auch noch die. Was, wo waren wir? Die Entscheidung. Ja. Also schau, probier die anderen auch noch einmal. Ich habe sie alle extra mitgenommen. Ja. Sie schon wieder kommen sehen. Naja, das ist ein Krampf. Ja. Na, was meinen Sie? Das ist, ja. Entweder etwa Amethysten oder Bernstein. Ich habe keine Ahnung. Muss man vielleicht doch Jade. Also, die Großen, die sind zu derb für Sie. Die Amethysten, die gibt es in Kugel- oder in Pyramidenform. Ja. Ich persönlich trage nur Kugeln. Und wie ist das mit der Wirkung? Natürlich kann kein Stein Organe flicken oder Brüche heilen. Na bitte. Die Steine wirken von außen, indem sie Energien übertragen, die aus dem Universum hereinwirken. Also, wenn du krank bist oder irgendwie nicht in Ordnung, dann heißt das, dass du nicht im Einklang mit den Sternen bist. Und die Steine, die können das fehlende Gleichgewicht wiederherstellen. Man muss sie ganz einfach handeln lassen. Wirklich? Der Geburtsstein. Kinder, Das habe ich euch alles eh schon öfters erklärt. Ja, das ist wirklich, das klingt immer wieder interessant. Sie sind ja fast eine Ärztin. Steine sind schöner als die Medizin. Na bitte, bitte. Weitere Fakten, ja? Also, man muss sich das so vorstellen, dass die Steine ständig Millionen von feinsten Pfeilen aussenden. Und als Schmuck oder Streichelsteine korrigieren sie die falschen Schwingungen. Und haben die wertvollsten Steine die größte Wirkung? Nur ganz so kann man das nicht sehen. Die Diamanten vertreiben den Irrsinn und den Teufel. Okay. Der Granat ist gut bei Kinderwunsch und gegen Verkalkung. Ah, nacke. Okay. Der Bernstein, wie gesagt, wirkt gegen Asthma, Kopfschmerzen und Zahnweh. Ach Gott. Der Amethyst hilft bei Stress und psychosomatischen Krankheiten. Also auch, ja. Er ist besonders wertvoll. Okay. Er heilt im Schlaf. Ja. Dann die Jade, die ist gegen Bluthochdruck und Nierenleiden für schwangere und stillende Frauen. Das brauchen wir. Ja, der Smaragd hilft bei Hautkrebs und überhaupt Krebs. Okay, nicht zu glauben. Aber die Seele muss die Steine als Geschenk annehmen. Mein Geburtsstein ist der Amethyst. Also so viel habe ich mir gemerkt. Stimmt. Zweite Hälfte Skorpion, meiner ist der Hämatit, erste Hälfte Jungfrau. Ich glaube, ich nehme die Bernsteinkette. Hirn, Herz, Husten, Hühneraugen. Man muss geistig daran glauben. Oder? Vielleicht doch der Amethysten. Ha? Den Geburtsstein musst du immer in deiner Nähe haben. Ich weiß oder hast du ihn schon wieder verloren? Nein. Ich persönlich glaube, der Bernstein schmeichelt dir. Zu dem brünetten Haaren ist das nicht so ein Kontrast? Ja, genau. Ach gut, ist das ja schwer, weil den halben Sommer habe ich schon nur für die engere Auswahl gebraucht. Du kannst die Ketten noch einmal mit nach Hause nehmen. Wirklich? Dann schaust du es dir beim elektrischen Licht an. Das ist ein großer Unterschied. Nee. Gibt es denn keinen Entscheidungsstein? Also verbringen Sie keine schlaflose Nacht, ja? Zeit für mich. Ich mache mich auf die Socken. Ich bin dahin. Oh. Was ist? Aufgeflext. Nicht böse sein, aber du musst gymnastische Übungen machen. Na, bücken reicht. Oh. Ich bin zwar jünger, aber ich sage dir das aus Erfahrung. Nicht lebensgefährlich. Ich krebs auch so dahin. Fahren Sie immer noch mit dem Fahrrad? Natürlich. Ich quetsche mich doch nicht in den stinkenden Bus. Aufpassen. Ja. Ich. Oh Gott. Ihr haltet die Stellung schön, ja? Also, grüß euch. Papa. Grüß Gott. Bis morgen. Hoffentlich, Frau Anni. Hoffentlich. Werte Saisongäste und werte Badegäste, das Bad wird in 15 Minuten geschlossen. Bitte vergessen Sie nicht, die Tagesschlüssel an Kästchen und Kabinen am Ausgang abzugeben. Ich tauche kaum noch in Chlorwasser. Wie Köpfe wie Erbsen in der Erbsensuppe. Hunderte von Körperöffnungen, Brutstätte von Pilzen. Im Wasser verliert man Schwere und Schwermut. Dass man sich darin fürchten kann, verstehe ich nicht. Ich paktierte nie mit der Mittelmäßigkeit der Schwimmbäder, die halb verlassen den größten Reiz bieten. Ich erschaffe mir Feigenbäume und Federpalmen, Olivenbäume, Zypressen, Agaven, mediterranes Zubehör. Ich steuerte nicht mit Wind in den Segeln über ein glattes Mittelmeer. Auf meinem Weg die größte Schwierigkeit gewesen. Die Liebe ist keine Verbindung, sondern ein Element, kein Dickicht der Verbindlichkeiten. Ich mag es, wie ein Mann diskutiert, Zeitung liest, in Scherz durch die Wohnung geht, wie er kocht, Gewürze handhabt oder Wein einschenkt, wie er seinen Alltag kultiviert mittels Improvisationsgeschick. Ich mag seine Verletzlichkeit. Der Mann als Kontrapunkt. Lieber als mit Mann und Kind lebe ich mit zwei Männern. Jetzt um diese Tageszeit ist die Sonne weniger spitz. Ich bin auf meinem Weg. Der Weg enthält auch Plunder. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Jeder hat sein Geheimnis, das er nicht mitteilen kann. Ich bin mit der Balance für das Seiltanzen geboren, aber auf der Erde ordentlich gehen scheint oft schwer. Liebe Badegäste, liebe Kinder, also, um 15 Uhr ist das Aquaerobic. Döse ich noch ein bisschen. Weit und breit kein Sog, der mich zum Schwimmen zwingt. Eigentlich wollte ich heute überhaupt nicht zum Begräbnis. Alles muss ich wieder einarbeiten. Sie hat es überstanden, die Frau Anni. Ach so, einschmieren. Dort ist die Frau Anni immer gelegen, wo jetzt der Kübel steht. Eigentlich bin ich erleichtert, dass sie mir nicht mehr unter die Augen kommt. Ich bin so ehrlich, wenn ich ihr Rad stehen gesehen habe. Also bei mir hat sie sich nicht getraut. Weil wir ein ähnliches Schicksal gehabt haben mit dem Mann, hat sie es nicht leicht gehabt. Zu mir sind wir schiercher geworden. Du bist auch geschieden und nicht gemein. Ach, du weißt doch, Menschen ändern sich im Alter. Die Verkalkung hast du nicht in den Füßen. Du kannst nichts erwarten mehr vom Leben. Das ist keine Entschuldigung. Ich habe ihr nie was getan. Die hat alles segiert. Mit der hast du nichts Normales mehr reden können. Umgekehrt hat sie genau gewusst, wen sie ärgert. Bei der Dagmar hat sich auch immer abreagiert, richtig garstig war's. Na, ich könnte nicht sagen, wie oft ich ihr gern die Gurgel umdreht hätte. Raum. Wie es da vorher immer gejammert hat, dass er den Darm rausgezogen hat. Also. Der Pfarrer, der hat unter seinem Gewand Jeans angehabt. Mit nackerten Füßen in die Sandalen drin. Einer von den Fortschrittlichen. Einer, der was vom Leben versteht. Jetzt ist Hochsaison. Meine Mama ist bei der größten Hitze gestorben. Ich habe damals Größe 38 getragen. Kannst du das vorstellen? Na, nicht ganz. Und ihr Mann, der Hugo, der war nicht einmal im Anzug. Der trauert keine Sekunde zu viel. Ich sag immer, Anständigkeit kann man riechen. Die wollte partout nicht allein leben. Kaum hat man sie zugeschaufelt, macht er sie an die Nächste heran. Die hat sogar mich taxiert. Wie gesagt, dreimal geschieden, vier Kinder. So einer ist jetzt wieder frei. Sehr selten, dass ein fescher Mann frei wird. Meine Junge ist der Depp. Der Mann ist ein Hammer. Kein Hirn, aber viele Haare. Ein Tupi. Na, eine unangenehme Person. Brutal wie ein Messer. Weich wie ein Pudding. Ich habe wirklich nicht kommen können. Mir geht's hundselend. Das hätte ich nicht durchgestanden. Also, du weißt mein Herz. Wer war denn alles von uns? Hm? Die Frau Redl, die Dagmar, die Christel. Die Christel schaut schlecht aus. Ja. Wo sind denn die anderen? Die Gabi liegt sicher in der Badewanne. Ich hab sie gesagt, ich geh ins Bad. Ich wollte sie nicht mit Gewalt überreden. Und die Christel ist zum Heurigen gegangen. Zwei grundanständige Menschen. Ja, die schon, ja. Wir treffen uns noch um 8 bei der Frau Erika. Die hat gekocht. Die bietet uns einen Leichenschmaus. Sei eine grundanständige Person. Ich habe einfach her müssen. Das hat mir meine innere Stimme gesagt. Die Frau Redl redet nie mehr vom Bad. Als ob es nie da gewesen wäre. Weiß nicht. Die hat was Psychisches. Die spinnt. Depressionen. Ich kenne das. Du weißt, die letzten 10 Jahre ist mir schlecht gegangen. Deine Kinder waren aber nicht unschuldig. Bis du das kapierst, brauchst Jahre. Man darf nicht hocken bleiben und sich wie in einen Käfig verkriechen wie die Frau Redl. Ihre Angelegenheit. Der Redl-Wechsel ist aber schon vorbei. Was hat denn die Dagmar angehabt? Also gehen lassen tut sich die Dagmar nicht. Alles blitzt, sie blitzt. Toll angezogen, was ein schönes Kleid. Wirklich, muss mir lassen, auch wenn sie so einen Mann hat. Und die Gabi ist gerade vom Friseur gekommen. Ja, klar. Wenn du einen Freund hast, musst du dich herrichten. Ja. Heute haben wir die Frau Anne auf Deutsch gesagt unter die Erde gebracht. Tor 2. Das Grab ist ganz hinten, in der Nähe von der Gärtnerei. Da kann man gar nicht hinfahren. Ne? Ah. Ich weiß jetzt alles. Ich bin mit der Pflegehilfe von der Frau Anne zurückgegangen. Die Frau Anne, die hat ja fast nichts mehr mitgekriegt. Atemnot. Und dann ist sehr schnell gegangen. Wasser in den Lungen, sie ist faktisch ertrunken. Was, zu Hause? Ja, nichts mehr zu machen. Die war einmal eine starke Raucherin. Die hat geraucht bis vor 5 oder 6 Jahren. Ich weiß, die hat ja immer bei dir geschnarrt. Und das hat sie jetzt davon. Mit 45 sollte eine Frau zum Rauchen aufhören, nicht mit 70. Wie alt bist jetzt du? Das tut überhaupt nichts zur Sache. Was geschieht denn mit der Wohnung? Das weiß alles die Frau Redl. Anni, sie hinterlässt niemand. Das ist ja die Wohnung für den Hugo hergerichtet. Mhm. Das sieht dann bald die andere Nächste ein. Mhm. Ein Naturgesetz. Ein männlicher Single sucht sich sofort wieder eine Frau. Meistens die nächstbeste. Ein Mann ist ohne eine Frau nicht einen Moment lebensfähig. Männer geben sich mit wenig zufrieden, ich meine. Mit den Frauen ist das Alleinsein lieber als der Erstbeste. Mir persönlich schon. Na, auf alle trifft es nicht so. Wir wissen schon, wer mannstoll ist. Komisch. Ich stell mir immer wieder ihr Gesicht im Sarg vor. Na, mir ist das schon alles am Geist gegangen. Nein. Wenn die Gabi nicht gewesen wäre, hätte man überhaupt nichts erfahren. Ja. Bei eins weiß die Anne jetzt schon, ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Jetzt weiß ich schon. Glaubst du? Da wette ich mit dir. Nein, ich muss mich jetzt positiv stimmen. Das schlagt mir noch auf den Magen. Und ich hab nicht. Mit wem werde ich jetzt über die Sternzeichen diskutieren? So. Ich habe alles beigebracht. Sie hat mir alles nachgeredet. Ja, na schau das an. Mir ist frei. Ich bin jetzt die Einzige von der ganzen Partie. Von uns ist nicht mehr da. Na bitte, hör dir das Geschrei an. Schrappen gehen auch nicht heim. Du, unsere Haustaube ist da. Die schaut mich an. Unser Schatz, unser Tauberl. Du, ich juck mehr. Na komm her. Du kriegst was, komm. Ja, komm, kriegst was. Komm. Das ist ja schon eigenartig. Mhm. Es ist irgendwo da vorne drin. Keine Stimmung irgendwie. Nur umgekehrt ist aber auch gemütlich. Hm? Mit einer Trauerfeier herum ist eben nichts geworden. Hm? Werte Saisongäste und werte Badegäste, das Bad wird geschlossen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Sonnenbad von Helga Glanschnig. Anni, Bibiana Zeller. Burgi, Susi Nicoletti. Dagmar, Ernie Mangold. Fanny, Helma Gauthier. Erika, Else Ludwig. Gitti, Mijo Fries. Christel, Jazz Gitti. Und Ulrike Beimpold. Tongestaltung Anna Kunzio und Hertha Schumlitsch. Regieassistenz Wolfgang Stahl. Regie Katharina Weiß. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2000. Und das ist Sommermusik von Klaus Drawitsch von einer CD mit dem Titel Der Duft der Berge. Klaus Drabitsch und Musik von der CD mit dem Titel Der Duft der Berge. Wir kommen nun zu unseren Literaturhinweisen. Morgen in der Holde Kunst hören Sie Gedichte von Rainer Maria Rilke, gelesen von Erika Blucher. Aus Die Sonette an Orpheus. Nur wer die Leier schon hob auch unter Schatten, darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem Ian, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Mag auch die Spiegelung im Teich oft uns verschwimmen, wisse das Bild. Erst in dem Doppelbereich werden die Stimmen ewig und mild. Anlässlich des 90. Geburtstages des Journalisten und Autors Dietmar Grieser bringen wir um 14.05 Uhr ein von Heinz Janisch gestaltetes Menschenbild. Um 16 Uhr hören Sie in den Ex-Libris-Sommergesprächen den Schriftsteller und Musiker Hans Platzgummer im Gespräch mit Peter Zimmermann. Und um 18.15 Uhr hören Sie Gedichte von Georg Drakel, interpretiert von Cornelius Obonja. Nächste Woche im Ö1-Hörspiel können Sie Michael Mertens und Christoph Grissemann hören als Ephraim Kishon und Friedrich Thorberg. Die beiden lesen den Briefwechsel der beiden nächsten Samstag um 14 Uhr.